Tja, Freunde, schön, dass ihr da seid. Das hier ist die letzte Talkradio-Ausgabe vor der Osterpause. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live-Talkradio. Offene Sendung 0130 29 11 und die Faxnummer 0130 11 51 22. Sabrina, 18 Jahre, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hi. Hi. Dein Thema? Ja, mein Thema ist, mein Freund möchte neuerdings immer so ungewöhnliche Sachen von mir haben. Von dir haben? Ja, mit mir machen, eher gesagt. Mit dir machen? Was will er denn mit dir machen? Ja, letztes Mal, als ich mit ihm Sex hatte, hatte der mich vorher angepinkelt. Ja, und dann verlief der Sex auch ganz normal. Und Moment, wie, der hatte ich vorher einfach so angepinkelt? Ja, einfach wo? So angepinkelt. Ja, im Bett? Im Bett, ja. Was für eine Sauerei. Ja, genau. Ja, aber erst dachte ich mir, oh Mann, ich wollte auch nichts sagen, das war mir auch richtig peinlich. Bist du nicht aufgesprungen und hast gesagt, ii, was machst du denn da oder so? Nee, eben nicht, weil ich habe mich nicht getraut. Ich dachte jetzt, der ist halt aus Versehen gemacht oder so. Ja, und dann hinterher habe ich ihn darauf angesprochen, habe gefragt, was das sollte, das ist ekelhaft und so. Wohin hat er denn gepinkelt? Ja, so über meine Beine rüber. Mhm. Und, ja, ich fand das auch tierisch eklig, meinte dann, was das sollte und so. Mhm. Und dann meinte er, er möchte mit mir Toilettensex haben. Toilettensex? Ja, darunter konnte ich mir dann auch nichts vorstellen. Mhm. Hab ihn gefragt, was er meint. Ja, und dann meinte er, wir sollten uns einen großen Laken einwickeln, reinpinkeln und kacken und so was alles. Das auch? Das auch, ja. Und ja, dann Sex haben miteinander. Eingewickelt in dem Laken, wenn all das Zeug da drin ist? Ja, genau. Bah. Ja, denke ich mir auch mal so. Ist wie lange bist du mit dem Burschen zusammen? Ein Jahr jetzt. Und bisher war er völlig normal? Bisher war alles normal. Und du hast keine Andeutung gemerkt, dass er so gepolt sein könnte? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ist er so alt wie du, in deinem Alter? Ja, der ist jetzt 20. Ja, und dann wollte der auch letztes Mal zugucken, wie ich so zur Toilette gegangen bin. Da habe ich gesagt, nee, möchte ich nicht, da sollte er bitte rausgehen. Und ja, das habe ich auch geweigert und jetzt möchte er halt unbedingt mit mir machen. Ich meine... Also er will jetzt, er steht jetzt auf diese Bettlakennummer. Ja, würde ich so sagen. Ja, was denkst du denn dazu? Ja, ist ungewöhnlich, habe ich auch noch nie gehört. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Findest du es nur ungewöhnlich oder findest du es wirklich schlichtweg ekelhaft? Ja, ekelhaft. Also du kannst damit nichts Sexuelles verbinden oder gar etwas Erregendes oder so? Nee, eigentlich nicht. Ich meine, mit einem Urin aus Liebe zu dem würde ich das vielleicht auch noch machen, aber... Das ist vielleicht noch, eventuell noch... Eventuell. Ne? Aber alles andere ist dann außerhalb jeglicher Vorstellung. Ja, genau. Dass er jetzt plötzlich da so mit rauskommt, ne? Ja, genau. Kann auch sein. Ich weiß nicht, ich habe auch schon mal darüber nachgedacht. Seine Mutter hat letztens noch ein Kind bekommen. Ja, und da war der dann für eine Woche und dann hat er mir auch mal erzählt, ja, ich habe mal geguckt, wie die den trocken gemacht hat und... Und das fand er auch ganz toll und so. Und da kamen alte Kindheitserinnerungen bei ihm wieder hoch und sind wach geworden. Sabrina. Sabrina, ja. Das könnte unter Umständen jetzt eine richtige Belastung für eure Beziehung werden, oder? Ja, sicher. Ich Wenn er darauf richtig besteht und du es nicht möchtest, was dann? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß es echt nicht. Das ist irgendwie pervers für mich. Ich weiß es nicht. Es ist pervers für dich? Ja. Ja, kann ich verstehen. Also ich kann dich und will dich auch nur ermutigen, dich bloß nicht da auf irgendetwas einzulassen, was du nicht willst. Ja, aber ich habe den ja auch lieb und vorher war ja auch sowas nicht. Aber er soll dich ja auch lieb haben und muss auch auf deine Bedürfnisse Rücksicht nehmen und dein Gefühl. Weil das ist ja nur wirklich hardcore, ne? Jemanden, das will er letztendlich ja auch, jemanden anzukacken. Ja, ist auch eklig. Und dann habe ich gesagt, das ist doch ekelhaft, das möchte ich nicht. Und dann meinte er nur, man könnte es mal ausprobieren, das wäre ein schönes Gefühl. Und vor allen Dingen, wenn man dann eingewickelt wäre, wäre dann auch noch schön warm. Und hat er denn da so Erfahrungen mit dem Eingewickeltsein? Wie erklärst du dir das, dass er sich gerade so etwas ausgedacht hat? Ja, ich weiß nicht. Das macht er, also kam erst auf die Idee, seitdem der das gesehen hat, wie die Mutter immer das Kind sauber gemacht hat. Und ich nehme an, vielleicht hat er an seine Kindheit gedacht oder so. Also Sabrina, ich finde, dass man auch nicht alles ausprobieren muss. Nein, ich finde auch, dass man Sachen sagen kann, das möchte ich nicht, das ist nicht mein Ding, ohne es vorher ausprobiert zu haben. Und wenn du jetzt ganz klar für dich entscheidest, und das klingt ja so, ich möchte das nicht, dann musst du dem das so ganz klar sagen. Und wenn der dich lieb hat, wird und muss er darauf auch Rücksicht nehmen. Er kann dich ja nicht voll in seine Sexualität mit reinziehen. Nee, das geht ja auch nicht. Aber er hat mich ja vorher auch einmal einfach so angepinkelt. Ja, das finde ich auch schon ein bisschen unverschämt, ohne dass ihr das vorher besprochen habt oder dass er da so ein bisschen ausgetestet hat, ob du da auch drauf stehst. Ne? Mhm. Finde ich schon ein bisschen dreist. Also jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo du klar Flagge zeigen musst und sagen musst, bis da und nicht weiter. Und wenn das nicht geht, dann haben wir halt ein großes Problem und dann müssen wir neu, dann müssen die Karten neu gemischt werden. Naja, klar. Mach nichts gegen dein Gefühl. Mhm. Ganz wichtig, Sabrina. Ja. Alles Gute. Ja, gut. Tschüss. Danke, tschüss. Noch eine Sabrina. Aber die ist 16. Hallo? Hi, Sabrina. Ich stolper immer über dieses R, Sabrina, aber das ist jetzt so, ne? Dein Thema. Ja, mein Thema ist, dass mein Freund halt das Auto wichtiger ist als ich. Ach, das ist ja unglaublich. Das habe ich jetzt in den letzten Wochen. Da ist irgendwas an bei dir, was nicht an sein darf. Ja, das ich mithöre. Muss mal gucken. Moment. Mach's aus. Ja, ich hoffe. Nee, jetzt ist immer noch da. Das ist die Mithörgeschichte am Telefon, ne? Nee, ist aus alles. Jetzt ist alles aus. Ja. Habe ich in den letzten Wochen mehrfach gehört, dass den Männern die Autos lieber sind als die Frauen. Wie kann das nur sein? Das kann ich gar nicht verstehen. Ja, ich weiß nicht. Also erzähl mal ein bisschen von deinem Freund. Ja, bei uns ist das halt so, wenn ich von der Arbeit, also wenn ich aus der Schule komme, dann sitzt er halt in seinem Auto, wenn er von der Arbeit gekommen ist und muss erstmal putzen, weil es ist ja dreckig geworden von der Fahrt. Was hat er für ein Auto? Ein Audi. Ein Audi, ja. Also was war ein? Das ist ein älterer Audi. Ja. Ganz genau weiß ich das nicht. Das interessiert mich im Prinzip auch überhaupt. Ja. Es ist halt nur so, dass er öfters mit seinem Auto zusammen ist als mit mir. Und dass ihm das anscheinend auch wichtiger ist. Mhm. Wie viel Zeit verbringt er mit dir? Und wie viel Zeit verbringt er mit dem Auto? Ja, also bis ich nach Hause muss, das sind vielleicht meistens 2 Stunden oder so, wenn er von der Arbeit gekommen ist. Und dann hängt er mit seinem Auto rum und sitze ich halt dabei. Dann, ja, komm, polier mal ein bisschen mit und mach mal dies. Und ist er da gerade? Nee. Nee? Ich dachte, er hustet hier bei dem Hintergrund. Sag ja. Sag ja. Er ist doch da. Sabrina. Ja, kleine Auseinandersetzung. Ist er, im Ernst, ist er da? Ja, er ist da. Frag ihn mal, ob er Bock hat, mit mir zu reden. Bitte was? Frag ihn mal, ob er Bock hat, mit mir zu reden. Ja, weiß nicht, willst du mit ihm reden? Klar. Hallo? Ja, mit wem rede ich? Michael. Michael. Das klingt aber nicht gut, was deine Freundin da gerade erzählt. Stimmt, ja, ich kann die Meinung auch nicht so ganz teilen irgendwie. Also stimmt gar nicht so, oder wie? Ja. Ja, nö. Ja, nö. Nee, im Ernst. Nee, stimmt auf gar keinen Fall. Wie, auf gar keinen Fall? Also du beschäftigst dich nicht so sehr viel mit deinem Auto, oder wie? Nee, die meiste Zeit beschäftige ich mich eigentlich gleichzeitig mit beiden. Mit der Freundin. Das sieht aber Sabrina wohl offensichtlich anders, oder? Ja. Sie hat sich ja beschwert und deshalb hier angerufen. Ja, ich weiß nicht, so, vielleicht hat es Langeweile gehabt oder so. Ach so, meinst du? Ja, jetzt muss ich den Gegenstandpunkt wieder hören. Gib mir Sabrina. Ja? Ja, er schaltet das ab. Ja, das hatten wir auch schon früher mal, das Problem. Ja, also, dass ich ihn dann von der Entscheidung gestellt habe. Du bleibst bei deiner Meinung, dass er zu viel Zeit investiert in das Auto? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Und du hast ihn schon mal vor irgendeine Entscheidung gestellt? Ja, ich habe mal, als es mir zu bunt wurde, gesagt, dass er sich gefälligst entscheiden soll, entweder mehr Zeit mit mir zu verbringen als mit seinem Auto. Mhm. Oder er könnte es halt vergessen, wenn er mich nicht genug lieb hat. Und wie hat er sich da dann verhalten danach? Also er hat sich für mich entschieden, hat er auch gesagt. Aber nach 3-4 Tagen war das alles wieder beim Alten. Wann war diese Geschichte, als du ihn vor die Entscheidung gestellt hast? Wie lange ist das schon wieder vorbei? 2 Monate, glaube ich. 2 Monate. Mhm. Wie lange seid ihr zusammen, ein Paar? Also seit einem Jahr. Mhm. Ist es denn so, dass auch am Wochenende er sich hauptsächlich dann mit dem Audi beschäftigt und nicht mit dir? Also am Wochenende ist es eigentlich am schlimmsten, wenn dann seine Kollegen da sind und hier nochmal ein bisschen rumzüfteln und da nochmal was reparieren. Aber also dir steht das Thema Auto bis oben? Ja, genau. Und du hast überhaupt keinen Bock mehr über Autos zu reden? Nee, eigentlich gar nicht. Und du hast auch überhaupt keinen Bock mehr mit dem Auto mitzufahren, oder? Es kommt drauf an, so. Manchmal, wenn man faul ist, doch, aber sonst im Prinzip eigentlich nicht. Ja. Also ich meine, du hast das ja schon einmal richtig gemacht. Und wenn das jetzt wirklich so ist, wie du es geschildert hast, ich glaube das, finde ich auch dein hartes Vorgehen richtig, dass du ihn davor die Entscheidung stellst und Konsequenzen androhst. Hm. Weil ich fände das auch ein bisschen beleidigend, wenn ich an deiner Stelle wäre, wenn mein Freund ständig dann unterm Auto liegen würde und nicht neben mir. Ne? Das ist ja dann doch wichtiger. Ja. Also, wenn der sich nicht bessert, der Bursche, und das nicht einsieht, er ist ja uneinsichtig, wie ich gerade gehört habe, dann hau mal auf den Tisch. Ja, Michael, du hast so eine nette Freundin. Er hört ja wahrscheinlich zu noch im Moment, ne? Ja, der ist gerade rausgegangen. Ach, jetzt ist er wütend wahrscheinlich, oder? Ja. Kann das sein? Wohl so kann das sein, dass ihr so ein bisschen Krach habt miteinander? Ja, werde ich ja gleich sehen. Ja, auf jeden Fall bestehe auf deinem Standpunkt. Ich finde, du hast recht. Und er soll ja sein Auto haben, ne? Du willst es ihm ja nicht wegnehmen. Hallo? Ja, hallo? Michael, bist du noch da? Ja, ich bin gerade da reingekommen. Ja, also ich habe gerade gesagt, du hast eine nette Freundin. Ich finde die sehr sympathisch. Versuch doch mal ein bisschen Zeit wegzunehmen von dem Auto und dich mit der Freundin auch zu beschäftigen. Ja, mache ich auch, im Auto. Im Auto. Aber sie sieht das ja schon ein bisschen anders alles. Also seht mal zu, ihr beide redet jetzt miteinander und versucht irgendwie einen Mittelweg zu finden. Okay, und nimm das mal ernst, wenn sie das so sagt. Du tust das irgendwie alles so ab und zur Seite. Nee, er kann doch nicht ernst nehmen. Ja, ich nehme sie schon sehr ernst. Kriegst psychische Probleme oder so? Nein, sehe ich nicht so. Michael, red mal mit Sabrina jetzt. Okay, alles Gute. Ciao. Red mal mit deinem Jetzt ist der Thomas dran und Thomas ist 17. Ja, hallo Domian. Hi Thomas, dein Thema. Also mein Thema ist eine recht krasse Geschichte. Pass auf, mein Vater und meine Mutter, die sind geschieden, also die haben sich vor 2 Jahren scheiden lassen. Ja. Und also zu meiner Mutter hatte ich eh nie eine gute Beziehung und mein Vater, das hat auch sehr gekriselt. Und da war ich dann recht froh und jetzt vor einem Monat hat mein Vater wieder eine Freundin gefunden. Mhm. Und es ging bei dem recht schnell und dann ist sie auch sofort bei uns eingezogen. Und ja, also mein Vater ist 42 mhm. und die Freundin, die ist 11 Jahre jünger, also 31. Mhm. Ich bin 17 und ja, vor 2 Wochen habe ich halt mit ihr geschlafen. Und mhm. Wie ist es denn dazu gekommen? Ich bin für meine 17, würde ich mal sagen, schon ein bisschen weiterentwickelt. Ja. Und sie ist für ihre 31 irgendwie kindlicher, also finde ich. Also seid ihr beide so theoretisch so 24? So, vielleicht nur 2-3 Jahre Unterschied oder so. Ja. Und irgendwie versteht sie sich mit meinem Vater prima, weil der ist eigentlich auch recht locker drauf und mhm. auch nicht so wie 42. Okay, meine Frage war, wie es dazu gekommen ist. Ja, also wie es dazu gekommen ist. Mein Vater war nicht zu Hause und sie war gerade so am Einziehen bei uns. Mhm. Und dann war es abends und mein Vater, der muss abends schaffen. Mhm. Und ich war in meinem Zimmer und war halt gerade am ins Bett gehen. Und dann bin ich raus ins Bad, wollte mich halt umziehen oder halt Zähne putzen und lauter so Zeug. Und dann stand sie halt schon im Schlafentzug, stand sie auch schon da, sie wollte auch schlafen gehen. Und dann kam sie halt auch ins Bad dazu und hat sich dann halt ausgezogen und und ich weiß nicht, das war, ich hab... Ja, Moment, das ist mir schon... Diese Situation ist mir klar, aber dennoch muss einer den entscheidenden ersten Schritt gemacht ja, haben. Ja, sie hat den entscheidenden. Also sie stand halt schon mal da und ich hatte halt schon viele schlechte Erfahrungen mit meiner Mutter und mit Sex eigentlich eher auch schlechte. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum nicht? Mhm. So, jetzt habt ihr miteinander geschlafen. Ja. Kann man alles nicht so auf die lockere Schulter nehmen, finde ich. Nee, kann man nicht. Und ich habe es auch, also ich habe es vorgestern meinen 2 besten Freunden erzählt, die haben sofort gesagt, ja, sie wissen jemand, also irgendwie so ein Psychologe oder so, bei dem ich mich melden soll. Mhm. Ja, ich glaube, das ist weniger ein Fall jetzt für einen Psychologen, als denn... die Frage, wie du dich entscheidest und wie du dich jetzt ganz klar verhältst, ne? Wie diszipliniert du selbst bist. Was hat denn die Frau danach gesagt? Habt ihr miteinander über diesen Vorfall gesprochen? Wir haben getan, irgendwie als ob gar nichts gewesen wäre. Mhm. Also wir sehen uns, dann haben wir uns sehr selten nur wir zwei gesehen. Mhm. Ist es denn so, öfter dabei und ja. Ist es denn so, dass du für dich jetzt, hast du denn für dich eine Entscheidung getroffen, dass du sagst, ich mache das auf keinen Fall nochmal? Oder... Unter Umständen könnte es nochmal passieren. Ich will dem auf jeden Fall ausweichen, aber ich weiß halt nicht, was ist, wenn es nochmal passiert. Es muss ja nicht normal passieren. Das ist ja kein Blitz, der vom Himmel schlägt. Ne? Dazu gehören zwei und dazu gehörst du auch und du gehörst dazu in dem Sinn, dass du Ja sagst und mitmachst. Und du kannst eben auch Nein sagen und nicht mitmachen. Ja, klar. Du hintergehst deinen Vater, du machst die Beziehung zwischen den beiden kaputt. Also es ist alles nur kompliziert, was du da anrichtest und es ist einfach nicht in Ordnung, ne? Na, meinst du, wäre es besser, dass man das alles vergisst und dann einfach... Ich finde schon. ...die wieder und ja, dass man auch nichts rauskriegt, oder? Das wird er wahrscheinlich nicht erfahren. Ich finde schon, ja. Nur ist es einmal passiert und vielleicht kann es jetzt in der Vergangenheit, in der Vergessenheit landen, wenn jetzt nie wieder irgendwas Ähnliches vorfällt. Und dafür würde ich an deiner Stelle mit der Frau einmal Tacheles reden und sagen, so und so, es ist passiert... ist halt passiert, aber ich möchte es nie wieder und Schluss aus und versuch du es auch nicht mehr. Mhm. Das wäre, glaube ich, das wäre der richtige Weg. Meine Eltern, also die sind jetzt in den Urlaub geflogen, jetzt habe ich 2 Wochen Zeit dann. Mhm. Denke ich mir was aus, wenn ich sie anspreche. Mach das mal, alles Gute, viel Glück. Dankeschön. Tschüss Thomas. Ciao. Ihr Lieben, heute am Ende der Sendung gibt es eine kleine Besonderheit. Ich habe eine CD geschickt bekommen von einer Band, die heißt Dimi and the Secrets. Und diese Band hat einen Titel veröffentlicht, komponiert und getextet, produziert, der heißt Domian. Und diesen Titel, ein Stück von diesem Titel, möchte ich euch am Ende dieser Sendung vorstellen. Und ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, heute am letzten Tag vor der Osterpause, euch mein Team, welches heute im Hintergrund arbeitet, euch auch vorzustellen. Also ihr werdet dann das Stück, diese Musik hören und im Hintergrund werdet ihr meine Leute sehen. So kurz vor zwei. Jetzt geht's weiter mit Michael und Michael ist 18 Jahre alt. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Michael, guten Morgen. Ja, mein Thema ist, mein Bruder ist eine männliche Schlampe. Ja, das hört sich jetzt ein bisschen fies an, aber... Ja, warum ist er eine männliche Schlampe? Ja, das ist so... ja, das hat immer damit angefangen, er war früher also eigentlich immer sauber und dann fing es auf einmal an, dass er, ja, er ist in eine Tagesgruppe drinne. Was heißt Tagesgruppe? Ja, in so einem, also in einer Gruppe, da geht er von der Schule aus hin und kommt abends nach Hause. Aber ihr wohnt bei euren Eltern? Ja, wir wohnen bei unseren Eltern. Wie alt ist Ihr Bruder? Der wird jetzt 14 im Dezember. Der so, kleine auf, Bruder also. Ja, genau. Auf jeden Fall, ja, dann ist er einen Abend von der Gruppe nach Hause gekommen. Ja, und dann hat er gestunken, habe ich zu ihm gesagt, ja, geh bitte mal duschen. Dann hat er gesagt, gleich. Ja, und aus diesem gleich wurde jeden Tag also ein Morgen. Also er hat immer gesagt, ja, gleich. Und dann wurde es doch morgen. Dann hat er doch erst am nächsten Tag geduscht. Und er stank immer mehr. Ja, und im Zimmer auch immer muffig. Ja, auf jeden Fall, meine Schwester sagte, das kann man nicht aushalten. Was sagen denn deine Eltern dazu, deine Mutter? Ja, meine Mutter, ja, die sagt auch, der soll sich waschen gehen. Und er tut's aber nicht. Wie bitte? Er tut's aber nicht. Nee, der sagt nur Vogelzeich, der, meine Mutter kommt auch gar nicht mit dem so richtig klar. Die sagt, ich weiß nicht mal, was ich machen soll, sagt sie. Und der Vater, was sagt der? Ja, der sagt auch immer zu ihm, jetzt hör ein bisschen auf die Mama. Ja, und im Moment ist er auch nicht da, der ist im Krankenhaus und deshalb kommt meine Mutter im Moment nicht mit ihm zurecht. Moment, wer ist jetzt im Krankenhaus? Ja, mein Stiefvater. Ach so. Der ist 2 Wochen. Ach so, und deshalb kommt deine Mutter mit dem kleinen Bruder nicht zurecht. Ja, genau. Und du hast jetzt quasi die Rolle des Stiefvaters, aber wirst da auch nicht Herr über ihn. Nein, nicht so die Rolle eigentlich. Eigentlich passen wir meine Schwester und ich ein bisschen so auf dem noch mit. Also er wäscht sich nicht genug. Was gibt es denn sonst noch an Anzeichen dafür, dass er eine Schlampe ist? Ja, auf jeden Fall. Er macht immer so Dinge, dann zieht er sich die Hose runter und furzt uns mit dem nackten Popo an. Er zeigt euch seinen nackten Popo? Ja, das ist der Witz, auch gerade eben, also vor einer halben Stunde ungefähr. Da stellt er sich bei uns in eine Diele, zieht die Hose runter und furzt uns an. Meine Schwester sagt, was soll das denn? Also klingt ziemlich assi, ne? Ja, das ist ja auch das Blöde. Das ist, ja, und was sagt ihr denn darauf? Ich würde sagen, ein kräftiger Tritt in den Hintern würde vielleicht helfen, oder? Ja, das ist die Wahrheit. Aber was will man machen? Ne? Der macht das immer wieder, der lernt das nicht. Der hat schon von der Mama eingeklatscht gekriegt einmal. Also gut zu reden, meinst du, hilft nicht? Nee, das hilft ihm gar nichts. Der lacht, zeigt Vogel, der weiß gar nicht, was der macht. Ne? Ja, bist du denn bist du stärker als er? Also stärker, ja, ich bin, ja. Ja, ich denke jetzt in eine bestimmte Richtung, dass man vielleicht auch vorsichtig vielleicht andere Methoden anwenden könnte, mal so als Warnschuss an ihn, dass er sowas nicht mehr machen sollte. Wie meinst du das jetzt? Ja, man könnte ja schon mal eher so die Richtung tritt in den Hintern, ne, oder sowas. Ja gut, aber was bringt das? Ich meine, ich habe den auch schon mal eine geklatscht dafür und dann lacht er mich nur aus, oder der sitzt hier und der Pi sagt mich immer nur, ich weiß nicht, was er soll. Also ist natürlich ein schwieriges Problem, ne? Ja. Und für mich ganz schwierig jetzt aus der Ferne zu sagen, wie ihr jetzt Herr über euren Bruder werden sollt. Ja. Weiß ich auch nicht, wenn die Mutti das nicht mehr schafft. Ja. Aber für den Stiefvater hat er Respekt. Ja, doch, da hat er eigentlich Respekt. Da macht er das nicht so. Nee, das ist ja das Problem. Wenn der weg ist, dann macht er immer den Hermann zu Hause. Also vielleicht hilft es doch, Michael, wenn du wirkst ja doch relativ zurückhaltend, so auf mich, dass du auch so ein bisschen durch Worte härter an ihn rangehst und ihn richtig zur Sau macht, damit er Angst kriegt und ihm einfach Prügel androhst, ohne ihn zu prügeln. Dass er einfach merkt, da ist irgendwas im Busche, das kann ich mir nicht erlauben. Manchmal wirken Worte Wunder. Ja gut. Ja, das stimmt. Nicht freundlich sein, nicht zurückhalten, sondern knallhart vorgehen. Also vielleicht verschreckt ihn das dann schon so, dass er sich ein bisschen bessert. Also du meinst, mehr, also einen lauteren Ton meinst du? Genau, das meine ich, einen lauteren Ton. Nicht prügeln, aber den lauteren Ton. So dass er Angst hat, dass er vielleicht vermutet, na, da könnte Prügel vielleicht auf mich zukommen. Nee, das ist das Problem, der hat keine Angst davor. Meine Mutter, die schreit sich schon die Kehle aus dem Hals, die weiß gar nicht, was. Ja, weil er genau weiß wahrscheinlich, dass sie eh nichts tut. Deine Aufgabe ist das jetzt da, die Zügel ein bisschen anzuziehen. Okay? Ja, mach Michael, das. Versuch mal, alles Gute. Okay, tschüss. Tschüss. Remi, 29. Genau. Hi. Hallo Domian. Ist das eine Abkürzung für einen Namen? Für Remigios, genau. Remigios. Das wussten die irgendwie nicht zu schreiben, deswegen sage ich Remi. Grieche? Ja, nicht ganz. Klingt zu griechisch. Ja, es ist griechisch, aber ich bin kein Grieche, also ich bin in Berlin geboren. Ah ja. Remi. Ja, genau. Mein Thema ist Zivilcourage und irgendwie die Justiz in Deutschland. Aha. Und dass man sich das im großen Fall doch schenken kann. Und weiß ich nicht, ich kann es jetzt verstehen, wenn Leute bei einem Unfall die Augen zumachen und irgendwie weiterfahren. Ich vermute, dir ist irgendwas passiert. Nicht helfen, ja ganz genau. Es ist eine lange Geschichte, aber ich versuche es kurz zu machen. Bitte, ja. Und zwar, ich saß im Zug Richtung Witten, bin da zur Arbeit gefahren und sehe irgendwie so einen Typen, der die U-Bahn-Sitze besprüht hat und habe gedacht, jeden Morgen oder jeden Mittag sitzt man in diesem ganzen Dreck und Mief da. Jetzt kriege ich endlich mal einen so am Schlawittchen. Und habe gedacht, wenn ich mir den also packe und irgendwie zusammenprügel oder was Blödsinn, dann zieht er ein Messer und dann bin ich der Doofe. Habe irgendwie ein Handy aus der Tasche gezogen, die Polizei angerufen und gesagt, die möchten ihn doch bitte in Witten einfach eincashen. Ja. Dann bin ich hingegangen, weil ich merkte, der wollte irgendwie so ins nächste Abteil und dachte, gleich ist er weg. Und habe den irgendwie festgehalten und habe dann so gesagt, ey cool, gib mal die Sprühdose, ich will auch mal. Und dann hat er gedacht, ja okay, hat er so einen Typen, der das eben auch will, gibt mir die Sprühdose und ich sprühe ihm hinten ein Riesenkreuz auf seine Jacke. Und dachte, jetzt siehst du mal, wie das ist, wenn man fremdes Eigentum irgendwie vollsprüht. Und dann meinte er, bist du bescheuert und schnauzt mich ja zusammen. Dann sind wir in Witten im Bahnhof angekommen und die standen dann da auch schon. Ich habe gesagt, wir sind in Mitte Zug und habe dann gewunken und dann haben die den eingecasht. So, sämtliche Zeugen aus dem Zug waren mit dem Zug entweder weitergefahren oder irgendwie zur Arbeit und waren weg. So, ich hatte die Sprühdose in der Hand, der Typ war vollgesprüht. Und meint irgendwie, er will mich zusammenschlagen, ich hätte seine Jacke versaut und der Polizist meinte zu ihm, ja, er müsste eine Anzeige machen und müsste den Weg gehen. Zusammenprügeln hilft da gar nichts. Fakt der ganzen Geschichte ist, ich kriege jetzt einen drüber. Weil du die Jacke angesprüht hast. Ganz genau. Der Typ, bei dem ist nichts zu holen. Der ist einfach für asozial, da gibt's nichts. Die Bahn geht leer aus. Die hat wahrscheinlich eine Anzeige gemacht. Auf alle Fälle muss ich dem jetzt 498 Mark für seine Jacke bezahlen. Wahnsinn. Kriegt ein Verfahren an Arsch. Und wahrscheinlich, also ein Bekannter von mir sagt, da gibt es noch ordentlich Ärger. Also es gibt einiges, auf mich zukommen. Es gibt auch keinen Zeugen, der bezeugt, dass er in dem Wagen gesprüht hat. Ja gut, also ich habe ja nun vorher angerufen und die haben ja auch bei der Polizei meine Handynummer registriert und insofern bin ich da jetzt raus, dass ich nicht da derjenige war, der da gesprüht hat. Ist mir klar, aber gibt es denn Leute, die bezeugen, dass er es gemacht hat in dem Wagen? Nein, gar nicht, da war keiner mehr da. Könntest du nicht irgendjemanden ansprechen, dass derjenige dann da bleibt, bis die Polizei auch kommt? Ja, das ging alles ziemlich schnell. Haben denn die anderen Leute überhaupt gesehen, dass ich diesen Typen irgendwie festhalte? Ja. Und haben denn die anderen Leute überhaupt mitbekommen, dass du die Polizei benachrichtigt hast? Ja, klar, logisch. Und der eine hat dann auch irgendwie rausgewunken, hier, das ist das Abteil und die muss dann natürlich weiterfahren. Ich meine, die müssen alle zur Arbeit, klar, verstehe ich. So, du wolltest Gutes, hattest Gutes im Sinn und jetzt bist du der Gearschte. Ja, vor allem das Witzige ist, ein Bekannter hat mir gesagt, man kriegt sogar noch bis zu 500 Mark Belohnung, wenn man jemanden stellt. Das wollte ich gar nicht haben. Ich wusste erstens nicht, dass man das kriegt, zweitens, die wollte ich gar nicht haben. Bloß jetzt habe ich mich dann erkundigt, wie es aussieht, weil ich muss ja diese Jacke definitiv. Konntest du denn nicht einfach abstreiten, dass du die Jacke angesprüht hast? Ja, das war ziemlich blöd. Da habe ich selber am Anfang gesagt. Gesagt, dass du das gemacht hast? Ja, genau. Ich habe gesagt eben, dass hast du sagen wollte. Hast du dir einen Anwalt eigentlich genommen für diese ganze Geschichte? Ich habe das einfach ein bisschen auf sich beruhen lassen. Schade, vielleicht hätte man das mit Hilfe eines Anwalts doch alles noch ein bisschen drehen können. Das war ein bisschen Dummheit. Ja. Ich bin ja, wie gesagt, auch zur Arbeit gegangen, habe denen meine Nummer hinterlassen, meine im Laden, die Handynummer und privat. Und ich habe da eine ganze Weile nichts gehört und dachte, na gut, das ist im Sand verlaufen. Und mit einmal kriegte ich also ein Ding nach dem anderen. So ist das dann, ja. Dann ging das richtig, Sachbeschädigung, Vandalismus. So, jetzt hast du eine richtig schlechte Erfahrung gemacht in Sachen Zivilcourage. Welche Lehre ziehst du daraus? Ja, also gut, ich sag mal, wenn nochmal sowas passiert, ich gehe da anders ran. Also der Elektriker bei uns im Laden hat zu mir gesagt, du bist kein Stück besser wie der Typ, weil bist du genauso kriminell im Grunde genommen, weil du hast dem Typen die Jacke vollgesprüht und damit bist du gleiche Stufe. Ja, trotzdem sehe ich nicht so. Das habe ich eingesehen, weil ist scheiße, okay. Klar, dafür muss ich auch einen drüber kriegen, würde ich auch verstehen, aber nicht, dass ich jetzt diesen ganzen Ärger da am Hals habe und der Typ geht irgendwie leer aus, der macht vielleicht ein paar Stunden im Krankenhaus. Also auf jeden Fall würdest du, wenn irgendwas Schlimmeres noch passiert, ich meine, das ist ja nur eine harmlose Sache mit dem Ansprühen, wenn ein Gewaltdelikt passieren würde, würdest du nicht weggucken und würdest auch irgendwas unternehmen, zumindest ich versuchen. Ich glaube nicht, dafür greife ich in solchen Sachen eigentlich immer ein. Mhm. das ist auch gut so. Aber nee, also ich habe mir das schon mal vorgestellt, nach diesem Moment, weil meine Chefin hat mich gefragt, sie sagte, wie sieht's denn aus, wenn da wirklich mal eine Frau belästigt wird oder was, was würdest du dann machen? Würdest du also einfach weitergehen wie alle anderen? Ich sag, wahrscheinlich nicht. Schlechte Erfahrung gemacht, du würdest es so nicht nochmal machen, aber du guckst nicht weg und machst die Augen zu. Das nicht, aber ich würde auf alle Fälle sagen, wenn sowas mal ist oder was, das mit dem Ansprechen war natürlich eine Kurzschlussreaktion, dann sollte man wirklich vorsichtig sein, dass man da nicht dann noch irgendwie so ein Mist baut, weil das war einfach nicht. Alles Gute, danke für deinen Anruf. Okay, bis dann. Tschüss, Remy. Ciao. Freunde, ich kriege wie immer wieder die Anfrage, oder wir kriegen immer wieder Anfragen, was ist mit diesem Domian-Buch? Das ist es hier. Das zeige ich euch jetzt mal. Das heißt Extreme Leben. Und der Autor heißt Jürgen Domian. Und in diesem Buch sind die oder sind extrem interessante Gespräche dokumentiert, die in dieser Sendung stattgefunden haben. Ist erschienen im VGS Verlag und kostet 19,80 Mark. Dieses Mal wieder zwischendurch als Information. Extreme Leben. Es geht weiter mit Carsten. Und Carsten ist 27 Jahre alt. Ja, hallo. Carsten, guten Morgen. Hi. Dein Thema. Mein Thema ist das, das Schnarchen. Das was? Das Schnarchen. Das Schnarchen? Ja. Du bist ein Schnarcher? Nee, ich nicht. Und zwar meine Frau. Deine Frau? Ja. Immer? Ja, es reicht, ne? Beschreib mal. Beschreib ja, zwar, eure Nächte. Ja, unsere Nächte. Und zwar sind wir jetzt 10 Jahre zusammen. Ja. 8 Jahre verheiratet. Mhm. Haben ein Kind. Und gut, wenn wir jetzt, also sag ich mal so, wenn wir jetzt ins Bett gehen wollen... Denn also sie geht ja früher als ich und die fing ja tierisch an zu schnarchen. Und das ist wirklich dann jede Nacht so? Jede Nacht, ja. Und dann die ganze Nacht auch? Ja, klar. Was machst du dann? Wirst du nicht wahnsinnig? Ja, das ist das Problem, weil ich schlafe ja seitdem, also seit 7 Jahren, also im Wohnzimmer auf dem Sofa. Ach so. Du bist also geflohen vor ihr? Genau. So wie das viele Ehefrauen von ihren Ehemännern machen oder tun müssen. So ist es. Aber das ist keine Dauerlösung, ne? Nee, genau. Wie soll es weitergehen? Ja, ich weiß es nicht. Warum rufe ich dich an? Ich bin kein Schnarchexperte. Gott sei Dank schnarche ich selbst nicht, wie man mir gesagt hat. Aber ich habe das auch schon einige Mal erlebt und weiß, wie grauenhaft das ist, wie wahnsinnig man werden kann, wenn man neben jemandem liegt, der schnarcht. Ja, genau. Ne? Und wenn man einschlafen will und immer einen Rempler und dann hat man ein paar Minuten Ruhe und dann geht's wieder los. Ne? Ja. Hat deine Frau denn mal mit einem Arzt darüber gesprochen? Da gibt es ja nun viele Möglichkeiten und Tricks und sie sollte sich von einem Arzt mal beraten lassen. Nee, ich habe auch schon vorgeschlagen, wir wollten mal zusammen dahin fahren, aber... Sie traut sich nicht. Warum nicht? Schämt sie sich? Ja, ich weiß es nicht. Weil sie eine Frau ist und schnarcht? Keine Ahnung. Könnte sein, dass sie sich schämt, was Blödsinn ist. Es gibt halt auch Frauen, die schnarchen. Das ist halt so. Menschen schnarchen halt. Oder die ist irgendwie Hemmung davor. Ja. Ich weiß es nicht. Aber dann ist ja euer Eheleben auch ein bisschen, ich sag mal, gelinde ausgedrückt zerrissen, ne? Wenn du immer da pennst und sie da. Genau. Hat das denn auch Auswirkungen auf euer Sexleben? Ein bisschen, ja. Du musst dann immer erst, musst immer einen Weg erst hinter dich bringen, ne? Um zu ihr zu kommen. Ja, genau. Turnt dich das nicht auch ab, erotisch, wenn jemand schnarcht? Doch, sicher, klar. Ja. Also ich merke schon, ihr müsst zum Arzt, Carsten. Versucht sie zu überreden, das ist nichts Schlimmes, ist völlig normal, Millionen von Menschen schnarchen in Deutschland, Milliarden auf der Welt wahrscheinlich. Ja. Geht zu einem ordentlichen Arzt und lasst euch beraten, was man da alles machen kann. Ja, aber so schlimm wie, also nee. Du meinst, so schlimm wie deine Frau schnarcht keiner? Nee, glaube ich nicht. Umso dringender ist es, dass sie zu einem Arzt geht. Versuch mal, auf sie einzureden. Das ist nur wirklich nichts Schlimmes. Und dann habe ich ja noch was. Zu der ersten Anruferin. Ja, Sabrina. Das, genau, da wollte ich mal sagen, die soll sich nicht verarschen lassen. Mhm. Das also war dein... Das Thema, also, nee. Dein Statement zu Sabrina, das sehe ich allerdings auch so. Und vor allen Dingen nichts tun, was sie nicht will, ne? Genau. Und sich der, also auf Deutsch gesagt, anpinkeln lassen. Mhm. Also, nee. Wirklich nicht. Carsten, alles Gute. Wünsche ich dir auch, ne? Danke, tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir 1.29 Uhr und 50 Sekunden und jetzt machen wir Pause. 1.30 Uhr und 50 Sekunden. Hier ist 1 Live Domian, das Talkradio aus Köln vom WDR, vom WDR Fernsehen und Radio 1 Live. Heute offene Sendung, wenn ihr mit mir reden wollt, über was auch immer. Telefonnummer 0130 2911. Und bevor es jetzt weitergeht mit dem nächsten Anrufer, gibt es endlich mal wieder eine Domian-Postecke. Wenn ihr euch vielleicht scharf erinnert, vor ein paar Wochen hatte ich ein Gespräch mit Gisela. Und Gisela erzählte mir von ihrem Hausschweinchen Julchen, dass sie so gut mit ihm lebt und dass das alles so nett ist, dass sie Julchen fast hält wie ein Hund, wie ein Pudel oder wie ein Dackel. Jetzt hat prompt Julchen mir geschrieben und Julchen hat ein Bild von sich mitgeschickt, das ich euch, den Fernsehzuschauern, jetzt mal hier zeigen möchte. Ist es nicht allerliebst, könnt ihr sehen, ist es nicht allerliebst, den Radiohörern möchte ich es mal beschreiben, ein Zwergschweinchen mit dunkelbraunem schwarzen Fell und weißen Beinchen und Pfötchen und mit einem ganz pfiffigen und süßen Blick. Das ist Julchen. Ich hoffe, die Kamera kann das richtig packen, aber ich glaube ja. So, und Julchen schreibt: Hallo Domian, da habe ich aber Schwein gehabt, dass Gisela, mein Frauchen, von uns berichtet hat in deiner Sendung. Und Domian, bitte kümmere dich doch mal darum, dass ich deine Sendung auch sehen darf. Ich soll zu deiner Sendezeit nämlich immer schlafen gehen. Herzliche Grüße, dein Julchen. Also liebes Julchen, ich finde, dass du diese Sendung auf jeden Fall auch gucken solltest. Denn hier kommen ja immer und immer wieder so viele Schweinereien vor, die dir bestimmt gut gefallen und mit denen du sicher auch eine ganze Menge anfangen kannst. Dann habe ich einen Brief bekommen von Günther aus Eschenbach. Und der hat auch ein Foto von sich beigelegt. Und Günther ist 63, sagen wir 64. Und Günther schreibt: Nur einmal hat mir deine Sendung gefallen, nämlich als sie ausgefallen ist. So charmant ist Günther. Es war ein Ausnahmefall, wo du krank geworden bist und man dich mit Verona Feldbusch bei Bettina Böttinger gesehen hat. Alles andere von dir kann man als Schweinerei bezeichnen. Siehst du, Julchen? Günther sagt das auch. Wie konntest du dich nur für eine solche Sendung hergeben? Was sagen deine Eltern dazu? Vielleicht sagen meine Eltern Ähnliches wie du, lieber Günther, aber mit dem ganz großen Unterschied. Sie, das heißt meine Eltern, stehen nicht auf Verona Feldbusch. Wie offensichtlich du, du alter Lustmolch. Erik aus Düsseldorf hat mir geschrieben, einen sehr ernsten Brief. Ganz ordentlich geschrieben. Sehr geehrte Damen und Herren, so fängt's an. Seit geraumer Zeit verfolge ich die Talksendung Domian. Der Grund meines Schreibens ist der unerträgliche, frauenverachtende Sexismus des Talkers. Der Talker Domian zelebriert in übersteigerter Weise die kommerzielle Nutzung des weiblichen Körpers. Die Ursache für diese Reduktion der Frau auf ihre Körperlichkeit scheint in der phallischen Neurose des Talkers zu verorten zu sein. Domian ist der Inbegriff von Bürgerlichkeit und Sexismus. Ich hoffe, er kommt zur Besinnung. Ich hoffe, er kommt nie zur Besinnung. Jetzt kommt ein Fax, ein lobendes Fax. Hier steht drauf: ein Lob auf Domian, den neuen Quotenking. Das ist in der Tat so. Heute übrigens auf den Tag gibt es diese Sendung 3 Jahre. 3 Jahre 1 Live Talk Radio. Und wir haben wirklich so quotenmäßig in den letzten Monaten unsere erfolgreichste Phase seit Weihnachten. So erfolgreich waren wir noch nie. Und da steht ja weiter: Herzliche Grüße, weiter so, dein gut aussehendster Fan Leonardo S. Was gäbe ich darum, jetzt diesen Leonardo S. mal anzugucken, um zu beurteilen, ob es wirklich so ist, ob er der gut aussehendste Fan ist. Dann noch ein Fax bezogen auf die gestrige Sendung, und zwar von Joe aus Herne. Lieber Domian, kannst du Martin, der einen 35 cm langen Penis hat, sagen, er möge sein schönes, langes Stück doch in den Farben seines Fußballvereins anmalen, um dann im Stadion kräftig damit zu wedeln? Dann haben wenigstens die Fans etwas davon, wenn ihm schon alle Frauen davonlaufen. Das ist doch eine grandiose Idee. Also Fußballfans, achtet auf 35 Zentimeter Vereinsfarben, eure Vereinsfarben. Dahinter könnte sich dann der von Martin verbergen. Ende der Postecke und es geht weiter mit Ingo. Und Ingo ist 28 Jahre alt. Hallo. Hallo, Domian. Ja, Ingo. Erstens wollte ich kurz was sagen zum Schnarchen. Was hilft, ist ein hoher Pfeifton, am besten im Ton eines Cis. Das ist wirklich wahr, das hilft brutal. Wie? Und das soll ständig dann permanent im Das genügt 3 Sekunden lang. Da hört das Schnarchen wirklich auf. Wie, für die ganze Nacht hört das dann auf? Zumindest für eine Stunde. Na, das hilft ja auch nicht viel weiter. Da muss ja ständig jemand immer jede Stunde diesen Pfeifton. Ja, wieder wach. Aha. Naja. Also nur wenigstens das hilft. Das ist besser als jemanden totschlagen. Ja, gut, das ist natürlich, kann man so sagen. So. Jetzt zu dir. Ja, ich habe was, also ich bin schwul und in einer schlagenden Studentenverbindung und niemand weiß das. Du bist schwul und in einer schlagenden Studentenverbindung? Ja. Und die Leute in der schlagenden Studentenverbindung wissen auch nicht, dass du schwul bist? Nein. Weil das wahrscheinlich der absolute, dann wärst du vollkommen unten durch da, ne, oder? Also ich hätte da auch kein Problem damit, aber das Ding ist wohl, in meinem Alter, ich bin 28, das ist kein Problem. Ich glaube, da könnte ich auch ein Coming-out wagen. Mhm. Wobei ich mein Coming-out auch erst danach hatte, bevor ich in diese Verbindung eingetreten bin. Warum bist du in einer schlagenden Verbindung? Na, weil ich die Leute witzig fand. Ich fand die witzig und ich habe mich auch da wohl gefühlt. Es war aber keiner dabei, in den ich mich verlieben wollte. Was macht man denn in einer schlagenden Verbindung? Ach, eine ganze Menge. Man schlägt. Ja gut, aber das ist ja nicht alles. Warum heißt das schlagende Verbindung? Ja, weil wir Mensuren schlagen. Wie? Mensuren schlagen. Hm, erklär mal den Leuten, was das ist. Das ist so ein sportlicher Wettkampf. Also man übt jeden Tag das Fechten, das ist sportliches Fechten. Das übt man jeden Tag und geht dann zum Ende des Semesters mit raus und ficht mit anderen, die eben auch schlagend sind. Mhm. Und es ist ein Wettstreit, wobei man schon schaut, dass die Leute zueinander passen. In der Regel passiert da heute nicht mehr so viel wie noch vor 100 Jahren oder so. Aber in der Regel fließt Blut dabei, ne? Nein, in der Regel eigentlich nicht mehr. Es ist dann ein Zeichen davon, dass einer davon entweder die Nerven verloren hat oder dass die beiden Paukanten, nennt man das, nicht gut zueinander gepasst haben. Aber die meisten haben doch irgendwie im Gesicht eine Narbe, ne? Nein. Die wenigsten, die allerwenigsten. Mhm. Also das ist halt nicht mehr so wie... Was macht ihr denn dann? Ihr fechtet ganz einfach. Was zeichnet denn dann euer Fechten aus, wenn ihr euch nicht verwundet? Na, das ist schon eine Überwindung, dahin zu stehen und zu wissen, dass man verwundet werden kann. Ja. Also ist das schon mit einer extremen, auch mit Mut verbunden, das Ganze. Natürlich. Ja, natürlich. Unheimlich sogar. Und das ist auch für dich auch ein Reiz gewesen, dieses dann halt auch so zu praktizieren? Also ich wollte eigentlich da nicht deshalb aktiv werden. Also ich bin aktiv geworden, weil ich halt die Leute witzig fand. Was ist denn da so witzig an diesen Leuten? Na, wie kannst du das erklären, ob du jemanden sympathisch findest oder nicht? Aber wenn du einen Haufen findest, der... wurde festgestellt, dass ein paar dabei, die ganz, ganz sympathisch sind und sehr nett sind. Wie hast du die kennengelernt überhaupt? Wie bist du auf die gestoßen? Ja, ich habe halt ein Studium angefangen. Mhm. Ich sage jetzt den Hochschulort nicht. Und bin dann durch einen Zufall eigentlich zu denen gekommen, weil die eine Veranstaltung gehabt haben. Und die haben mich dann auch ein paar Mal eingeladen und so. Und das war dann schon schön. Also das war auch witzig und sie haben auch von Anfang an eben gesagt, dass eben dieses Fechten machen und dass sie natürlich auch erwarten von denen, die da beitreten, dass sie es mitmachen. Aber man wird dann nicht aktiv, wenn man fechten möchte. Also wirklich ist, nicht. Ist das so? Also das Vorurteil geht ja so um nach wie vor oder seit langer Zeit schon, dass in den schlagenden Verbindungen sich sehr konservative bis sehr rechtsorientierte Leute... Ja, das kommt auf den Dachverband an. Ist das wie? Also es gibt die Burschenschaften, die sind schon sehr konservativ, die sind auch rechts. Es gibt dann Landsmannschaften, Turnerschaften, die sind politisch eigentlich eher neutral, eher konservativ, aber doch sehr neutral. Es gibt die Chors, das sind die Chors, die sind neutral. Ich würde auch sagen, dass da der größte Anteil ist von Grünen und SPD-Leuten. Mhm. Deine Gruppe, zu welchem würdest du die zählen? Zu welcher Gruppierung? Hauptgruppe? Also schon Chor natürlich. Das heißt also eher dann liberal. Ja, sicher. Ja. Also ich weiß jetzt von meinem Laden, dass da sehr viele in der FDP sind. Und aber dann verstehe ich nicht, du hast dich jetzt mit der Thematik letztendlich bei mir gemeldet, du bist in einer schlagenden Verbindung und du bist schwul, ne? Ja. Das war das Thema. Ja. Wenn die Leute so ausgerichtet sind, dürfte das doch überhaupt gar kein Thema sein, oder? Ja, das ist es ja auch. Das ist an sich, wäre das kein kein Ding, wenn ich das jetzt mit meinen Gleichaltrigen besprechen möchte. Ich habe eher Angst vor meinen alten Herrn. Da ist natürlich noch dieses, was übrigens nichts mit Chor zu tun hat oder schon gar nichts mit Studentenverbindung, sondern das ist einfach die alten Dinge halt noch ganz anders, nicht? Die sind halt noch im 175 also, aufgewachsen. Hätte ich, ja, kann ich mir gut vorstellen. Habe ich aber kein Verständnis für, Ingo. Ich denke, wenn du dich in einer solchen Gruppierung wohlfühlst, ist es dein Ding. Aber ich wollte eigentlich was ganz anderes erzählen. Was denn? Dass meine Angst eigentlich immer die ist, dass ich in diesem Laden bin und dass irgendwann mal einer dazustößt, also man kriegt auch Nachwuchs, in den ich mich eventuell verlieben könnte. Und ich stehe kurz davor, dass es passiert ist, wobei das schon Weilchen dabei ist. Na gut, das kann dir ja nur überall passieren, ne? Ja. Das ist nun mal so, man schwul ist, dass man sich in einen Mann verlieben kann, wo immer man sich... Dann wird es ein Ding, was natürlich für einen persönlich auch schwierig wird. Natürlich, aber generell finde ich, dass du, wenn du schwul bist, musst du auch überall schwul sein. Und dass das keine Heimat für dich sein kann, deine Gruppe, wenn du das nicht da voll zeigen und ausleben kannst. Also da würde ich gar keine Konzentration. Also ich glaube schon, dass ich das voll auszeigen könnte und dass ich das auch ausleben könnte. Nur, ich weiß nicht, ich denke, es hat auch was mit Rücksichtnahme zu tun. Mit was? Mit Rücksichtnahme. Ich kann doch nicht auf einen Ball gehen und meinen Freund abknutschen. Also, wieso musst du auf die Verklemmungen der anderen Rücksicht nehmen? Wenn du, das ist doch dein Ding und dein Leben. Wenn du so bist, dann lebe es doch da auch so. Du musst es ja nicht provokant ständig raushängen lassen, aber es muss halt zur ganz gewiss nicht. Ja eben, das muss aber zur Selbstverständlichkeit deiner Person gehören, finde ich. Diesen Anspruch solltest du haben, also sonst spielst du Versteck und... Ja gut, das mache ich natürlich. Und hältst einen ganzen gravierenden Punkt deine Identität halt hinter dem Berg. Ne? Also raus damit. Und wenn die dich so nicht akzeptieren, dann bist du bei den falschen Leuten, finde ich. Ja, die Gleichaltrigen, die werden mich immer akzeptieren. Ja, dann teste es halt aus. Und wenn die Alten das nicht hinnehmen, dann... Die vermuten das ja auch schon längst. Also, offene Worte, das ist das Richtige. Ingo, viel Glück. Naja, aber es sind, ja gut, aber ich will wenigstens zum Schluss halten, es sind nicht alle Verbindungen gleich wenigstens. Das habe ich jetzt verstanden, ja, das weiß ich auch. Okay. Alles Gute. Viel Glück, Dorian. Und noch etwas, ach, ein letztes. Nee, jetzt ist Schluss. Ich finde deinen Laden wirklich gut, ich finde auch gut, was du machst, bist nur manchmal ein bisschen selbstverliebt, aber das gehört wohl auch dazu. Das gehört dazu zum Geschäft. Tschüss. Selbstverliebt? Was meint er damit? Kaira. Stimmt das? Das stimmt, ja. Kaira, 33 Jahre alt. Guten Morgen, Dorian. Hi. Keiner. Ja, dann nehme ich mal meinen Mut zusammen und erzähle dir meine kleine Geschichte. Ja. Es geht um heimliche Affäre. Ja. Die mich betrifft. Ich bin verheiratet seit geraumer Zeit und habe vor einigen Wochen einen jungen Mann kennengelernt, dem ich zwischenzeitlich verfallen bin. Verfallen im sexuellen Bereich. Verfallen klingt ja dramatisch. Ist vielleicht dramatisch in dem Hinblick, dass ich verheiratet bin. Alles andere würde ich jetzt nicht unbedingt so bezeichnen. Also du hast eine Affäre mit ihm. Ja. Und zwar, das hat sich von einem Moment zum anderen entwickelt. Wir haben uns gesehen, wir haben zusammen geflirtet. Wo habt ihr euch gesehen? Auf einer Veranstaltung. Und ich hatte ihn dann dort kennengelernt. Wir haben uns, wie gesagt, gesehen, miteinander geflirtet. Und er hat meine Telefonnummer erhalten. Wir haben kurze Zeit später miteinander auch telefoniert und uns dann getroffen. Und bei dem zweiten Treffen sind wir uns näher gekommen. Ich muss aber vorab sagen, er hat mich nicht bedrängt oder ich ihn. Es ist einfach passiert. Ich habe mich absolut zu ihm hingezogen gefühlt. Ja. Konnte mir das überhaupt nicht erklären, da es ja doch ein wildfremder Mann für mich war. So, und dann ist es passiert. Ja, genau. Und das geht jetzt seit ein paar Wochen so. Ja, also wir haben zweimal zusammen geschlafen. Ist er auch in festen Händen? Nein. Wie alt ist er? 31. Ja, ist er nicht viel jünger als du. Nein. Du sagst einen jungen Mann, ich dachte jetzt so 19 nein, oder sowas. Nein, um Gottes Willen. Und du hast ein schlechtes Gewissen. Ja, irgendwie schon, aber ich muss sagen, ich erkenne mich teilweise selbst nicht mehr wieder. In dieser Beziehung, sage ich mal in Anführungsstrichen, lebe ich meine sexuellen Wünsche und Vorstellungen aus, die ich in meiner langjährigen Partnerschaft nicht mehr habe. Das heißt, du bist sexuell mit deinem Mann nicht überhaupt oder nicht, nicht mehr zufrieden? Nein, aber wir verstehen uns auf einer anderen Ebene total gut. Wir sind uns sehr, sehr nah auf einer anderen Art und Weise. Also ihr seid eigentlich super gute Freunde? Absolut, ja. Aber körperlich funktioniert es nicht mehr? Weniger, ja. Schlaft ihr gar nicht mehr miteinander? Vielleicht in einem Jahr viermal. Oh, das ist natürlich sehr wenig, ja. Ja. Wir reden natürlich auch darüber, aber das wird mehr oder weniger verharmlost und ja, dann denkt man auch nicht mehr dran eine Zeit lang, man wird vom Alltag eingeholt. Und hast du dich auch verdrängt, das Problem, ne? Ja, ich muss aber sagen, irgendwann hat man sich daran gewöhnt, bis zu diesem Zeitpunkt, als ich den Mann kennengelernt hatte. Ich könnte mir vorstellen, dass du jetzt so wieder Lust an der Lust absolut, gewonnen hast. Total. Ich gebe mich völlig hin und ich erkenne neue Seiten an mir, die ich vorher nie ausgelebt hatte. Ich will auch nicht sagen, dass ich mich als eine Nymphomanin sehe, absolut nicht. Aber ich merke, dass ich in dieser sexuellen Hinsicht etwas nachzuholen habe. Ich habe dieses Nachholbedürfnis. Und da das so toll ist im Moment für dich, spielst du wahrscheinlich auch überhaupt nicht mit dem Gedanken, das wieder einschlafen zu lassen, oder? Das ist aber für mich kein Dauerzustand. Ich bin verheiratet. Ich bin auch glücklich mit meinem Mann. Habt ihr Kinder übrigens? Nein. Ich liebe ihn auch, aber ich habe mich meiner besten Freundin anvertraut, die kennt die Geschichte, und ich habe ihr gesagt, ich möchte das einfach noch eine gewisse Zeit ausleben. Und ich bin auch nicht ganz offen dem Mann gegenüber. Also ich erzähle ihm, dass es zu Hause nicht mehr funktioniert und dass ich mir dem Gedanken spiele, meinen Mann zu verlassen. Das finde ich nicht okay. Ich weiß. Ich weiß. Ist es denn so, dass dieser Mann, dieser neue Mann, sich dabei ist, sich in dich zu verlieben sogar? Das Komische ist, das Gefühl kommt nicht rüber. Er ist zwar sehr anständig zu mir, bedrängt mich nicht, was ich nochmals betonen möchte, und er sagt mir auch nicht liebe Worte, dass er sagt, ich mag dich, aber allein schon... Aber du vermutest das, dass da mehr im Spiel ist. Ja. Könntest du dich denn in diesen Mann verlieben? Ja, ich glaube sogar, dass ich mich ein wenig verliebt habe. Ja, das ist so schwer. Das ist. Wie würde dein Mann reagieren, wenn du ihm das erzählen würdest? Tja, das ist die nächste Frage. Das kann ich gar nicht so direkt beantworten. Also ein Dauerzustand ist das natürlich nicht. Natürlich. Ich fühle mich auch absolut schlecht. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich lebe zwei Leben. Auf der einen Seite hier zu Hause die brave, anständige Ehefrau. Weißt du was, ich glaube, es gibt nur zwei ganz korrekte Wege. Der eine Weg wäre es, abzubrechen sofort und das Schweigen darüber zu legen. Und der andere Weg ist, es deinem Mann zu erzählen. Nur was ändert sich dann in dieser Beziehung? Ja, dann wird wahrscheinlich sehr viel Wind in die ganze Geschichte kommen. Man weiß ja nicht, wie dein Mann reagiert. Vielleicht sagt er dann, dass es nicht mehr geht mit euch beiden. Das glaube ich weniger. Ich denke mal, er würde natürlich verständlicherweise sehr verletzt sein, weil er mit Sicherheit auch überhaupt nicht damit rechnet. Aber du bist so jung. Du kannst nicht die nächsten 30 Jahre in einer Beziehung leben, die dich sexuell überhaupt nicht mehr befriedigt. Das geht nicht. Das sagt mir der Mann auch. Ja. Ja, ich weiß auch nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Natürlich mache ich mir tagtäglich Gedanken. Ich freue mich, wenn ich ihn sehen kann. Dann vergesse ich einfach mein bisheriges Leben. Ich schalte total ab. Aber Kaira, mach nicht noch auch noch den Fehler und belüge diesen neuen Freund, indem du ihm falsche Tatsachen vorspiegelst. Ich fühle mich auch nicht wohl in dieser Situation. Ja, das macht das alles noch kompliziert. Das ist schon kompliziert genug und das macht es noch komplizierter. Es läuft ja erst ein paar Wochen. Ja. Lass es mal noch ein bisschen laufen, um für dich auch noch vielleicht ein wenig mehr Klarheit zu finden. Und dann musst du dich offenbaren oder du musst es sein lassen. Und wenn du dich offenbarst, kann es ja sein, dass das gesamte Gefüge ins Rotieren kommt, der Beziehungen, die jetzt da entstanden sind. Ja, sicher. Und es wird hart für dich natürlich. Ne? Das weiß ich, ja. Und man muss auch Mut haben, das dem Partner dann zu sagen. Weil es so verletzend ist. Ne? Ja, sicher, klar. Diese Gedanken habe ich mir natürlich auch alle gemacht. Aber es ist, im Moment sehe ich es einfach so, ich genieße es noch eine Weile und dann. Wobei ich nicht glaube, dass nach ein paar Wochen ist die Sache gegessen, du hast deine Sexualität ausgelebt und gehst wieder zurück. Ja, dadurch wird sich hier in der Beziehung auch nichts ändern. Ich weiß auch nicht, ob mir dann wieder was fehlen wird. Genau. Aber zufrieden bin ich in dem Bereich nicht. Experimentier noch ein paar Wochen. Ja, Dann musst du in irgendeiner Weise eine Entscheidung treffen, die dir niemand letztendlich aufzwingen kann. Das musst du für dich, wie du dich am besten fühlst, dann machen. Das ist mir schon bewusst, ja. Alles Aber gut. Es hat trotz allem gut getan, bewusst zu werden. Kaira, alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Thomas, 24. Ja, hallo Domian, grüß dich. Thomas, guten Morgen. Erstmal alles Gute zu deiner Sendung. Danke. Super, Spitzenklasse. Ja, Domian, ich habe ein Riesenproblem, bin auch übernervös, habe damit mit noch niemandem drüber geredet. Und zwar sieht es so aus, ich bin, oder ist ähnlich ein sexuelles Problem. Ich sehe es gerne oder würde es gerne sehen, wenn meine Frau mit anderen Männern schläft. Mhm. Ja, also das ist ein Thema, mit dem kann man über, ja, oder damit kann man mit anderen Leuten nicht drüber reden, sage ich mal. Du würdest es im wahrsten Sinne des Wortes gerne sehen, also du würdest zusehen wollen? Ja, ich sag mal, sehen als solches ist ja beides. Mhm. Beides, ja, also einmal vielleicht das Sehen oder allein die Tatsache, das zu wissen. Warum möchtest du das? Jeder normale Mensch würde jetzt sagen, oder würde eifersüchtig sein, wenn, ja. Warum ist das bei dir nicht so? Ja, ich sage mal, weil es mich ganz einfach geil macht. Mhm. Warum macht dich das geil? Na gut, da bin ich jetzt noch ziemlich unschlüssig, sagen wir mal so. Ich denke mal, vielleicht um meine Eifersucht zu übertünchen vielleicht. Ja? Mhm. Ja, das könnte vielleicht der Fall sein. Aber das Problem ist, man kann mit über so ein Thema mit niemandem reden. Ja? Und meiner Freundin da sowas zu sagen, ist sehr, sehr schwierig. Zumal sie dort hat schon durchblicken lassen, dass ihr ehemaliger Freund so in der Richtung Partnertausch angehaucht war, sie da auch so ein bisschen angesticht hat zu. Mhm. Und deswegen die Beziehung, denke ich, jetzt vielleicht in die Brüche gegangen sein kann. Aber das weißt du nicht genau. Das weiß ich nicht genau. Und da jetzt nachzusticheln, ist, kannst du vielleicht verstehen, sehr, sehr schwierig. Mhm. Wie lange seid ihr zusammen? Bitte? Wie lange seid ihr zusammen? Ja, das ist jetzt 3,5 Jahre. 3,5? Jetzt ist die Leitung weg. Oh ja, jetzt bin ich wieder da. Ja. 3,5 Jahre? Nein, 2,5. 2,5 Jahre, ja. Mhm. Trotzdem finde ich, kannst du doch mal nachbohren, wie das damals war. Dadurch verrätst du doch von dir überhaupt erstmal noch gar nichts. Ja, das ist richtig, aber ich liebe die Frau über alles und ich will wirklich nichts aufs Spiel setzen. Denn aber indem du einfach das nachfragst, setzt du noch überhaupt gar nichts aufs Spiel. Ja, und wenn du dann rausbekommst, dass es vielleicht doch nicht so war und dass sie vielleicht doch eine ganz andere Auffassung hat, dann hast du doch eine Chance, dieses ihr mal vorzuschlagen. Ja. Wenn du rausbekommst, dass sie ganz kategorisch so etwas ablehnt, dann musst du halt zurückstecken, wenn du die Frau behalten willst. Ganz einfach. Ja, aber jetzt, ich weiß nicht, dadurch, dass das bei ihr früher so war, dass ich denke, dass es deswegen auseinandergegangen ist, ist es für mich sehr schwierig, jetzt dort anzufangen, weil wie gesagt, das ist verdammt. Ja, aber du weißt doch gar nicht genau, ob es deshalb auseinandergegangen ist. Dann frag sie doch erstmal richtig. Ja. Lass dir das doch mal erzählen, wie das damals war mit dem, Vorgänger. Einfach nur, um Informationen zu kriegen, um Klarheit zu gewinnen. Ja, das ist sicherlich richtig, ja. Das ist sehr, sehr schwierig. Ja, finde ich gar nicht. Wenn man zusammen ist, kann man doch über die vorhergehenden Beziehungen sprechen. Na gut, da hast du sicherlich recht, ja. Thomas, mach das erstmal und dann, das ist dann der nächste Schritt, wie du dich weiter verhältst. Ja. Viel Glück. Palminat. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist die Julia, oder wen haben wir jetzt hier? Ja, Julia, und die ist 15 Jahre. Hallo? Ja, hallo. Hallo, Julia. Ja. Bei mir geht's darum, also immer wenn ich mit meinem Freund schlafe, dann muss ich immer an Leonardo DiCaprio denken und zwar seit dann, als ich in den Film Titanic war. Seitdem findest du den ganz toll. Ja, also ich will das eigentlich auch gar nicht so, aber kommt halt einfach. Hast du auch noch ein Poster über deinem Bett hängen? Von ja, mein ganzes Zimmer hängt voll. Leonardo DiCaprio, oder wie heißt er? Leonardo DiCaprio. Genau, so war das. Und du denkst an den, wenn du mit deinem Freund schläfst? Ja. Mann, weiß dein Freund das? Nein. Nee, um Gottes Willen, das darfst du ihm nie sagen. Nee. Wie alt ist dein Freund? 17. 17 Jahre alt. Und du bist richtig verknallt in Leonardo. Ja, was heißt verknallt? Also, ja. Sieht denn dein Freund dem Leonardo so ein bisschen ähnlich? Nee, eigentlich nicht. Überhaupt nicht. Hat er denn schon mal was gesagt, dass ihn das nervt, dass in deinem Zimmer so viele Fotos und Poster von ihm hängen? Ja, also genervt eigentlich nicht, aber irgendwie, ja, also was heißt genervt nicht, aber er kriegt schon Horror, wenn er in mein Zimmer reinkommt. Also. Weißt du, Julia, wenn ich jetzt ein paar Jährchen jünger wäre, stellen wir uns das mal vor, und ich wäre dein Freund, ne? Und wenn wir beide zusammen wären, ich käme in dein Zimmer und würde nur Leonardo, Leonardo, Leonardo überall sehen, fände ich auch nicht so schmeichelhaft für mich. Also wäre vielleicht der allererste schlaue Schritt, mal so die Hälfte der Poster runterzunehmen und vielleicht auch mal ein sehr schönes großes Foto von deinem Freund an die Wand zu hängen. Ja. Bist du nicht so begeistert von? Ja, eigentlich nicht. Man ist ja auch kein Star irgendwie. Also. Na, aber er ist doch dein Freund. Das ist doch viel wichtiger als irgendein blöder Star, der weit weg ist. Kriegst ja eh nie. Na, was heißt, ich finde Leonardo DiCaprio sieht zwar schon besser aus wie der, aber... Wahrscheinlich ist dein Freund viel netter als Leonardo. Ja, weiß ich nicht. Ich ne? Guck mal, man macht sich da... Nicht. Was? Ich kenne Leonardo. Ja, eben. Man macht sich da immer so Gedanken und denkt, das sind wahrscheinlich ganz tolle Leute. Manchmal sind das auch richtige miese Typen. Die haben nur Erfolg und sehen vielleicht ganz hübsch aus. Aber wenn man mit denen so richtig nah zu tun hätte, würde man weglaufen unter Umständen. Ja, ich meine, ich habe ja auch schon mit seiner Oma gesprochen, aber... Wie? Mit der Oma von Leonardo? Ja, also... Wohnst du da auch im Ruhrgebiet in der Ecke? Nee, ich wohne in Oberhausen. Ja, und die Oma, wo wohnt die nochmal? Doch auch? In Erkenschwick. Genau. Wie, und du hast mit der Oma gesprochen? Mhm. Wie kam das denn? Ja, also ich habe im Videotext, also habe ich so gelesen, weil ich lese ja auch immer so jeden Tag Videotext, ob da was über den drin steht. Ja. Ja, und dann habe ich halt eben den Namen rausgekriegt, also der stand da von der Oma. Und dann bin ich zu meiner Cousine gegangen, die hat schon eine eigene Wohnung, ja, und dann haben wir bei der Auskunft angerufen, da haben wir den Namen gesagt, den Erkenschwick und so, ja. Mhm. Dann haben wir halt eben die Nummer gekriegt. Die arme Frau. Und habt ihr die belagert am Telefon? Ja. Und was habt ihr der Frau gesagt? Ja, also eigentlich habe ich, ja, ich habe die eigentlich nur so Dinge über den ausgefragt, ja. So. Das weiß ich aber auch nicht mehr. Also bitte nicht nachahmen. Das ist super nervig dann für die Angehörigen, wenn da ständig irgendwelche Leute anrufen. Ne? Mhm. Sage ich das mal den anderen Leuten. Ja. Julia, du musst das mal ein bisschen runterschrauben. Du kannst dich ja eh nie wirklich in den verlieben und den wirst du auch nie kennenlernen richtig und das wird nie dein Freund werden. Mhm. Und man kann sich ja in so eine Sache auch reinsteigern, ne? Mhm. Und man kann ja auch ein bisschen selbst dazu tun, dass man das von sich wegdrückt. Und das wäre vielleicht ein schöner Anfang, wenn du einfach mal ein paar Fotos wegnehmen würdest und dich dazu zwingst, dass du beim Sex nicht an Leonardo denkst, sondern guck deinem Freund tief in die Augen und denke, was für einen süßen Freund ich doch habe. Julia, machen wir das in dem Sinne? Ja. Alles Gute und schönen Gruß an deinen Freund. Ja, gut. Okay, ciao. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Team, bei Gerald Baas, bei Wolfram Spikowski, bei Roland Lohr, Annette Bastian, Marco Rössler, Achim Katschmar, Henning Kaiser, Elke Puls und Petra Grutzmann. Und jetzt machen wir Osterpause bis zum 19.04. Das heißt, die erste Sendung in der Nacht vom 20.04. auf 21.04. Und jetzt kommt, wie angekündigt, Dimmy and the Secrets und Domian. Und ich wünsche euch tolle Ostern. Bye, bye. Ciao. Thema Home.